Also Anke und ihre Kollegin, erstmal guten Morgen, aber Anke und ihre Kollegin haben ja heute Morgen schon mal Hochsport gemacht. Ne? Über Mikro zu singen, das zweite Lied, jetzt, wir haben jetzt schon vier gesungen, aber dieses, wo ihr sehr schön hochgesungen habt. Ja, aber das war sehr hoch, also das war hoch, also Hochleistungssport, finde ich echt, das morgens um diese Zeit ist schon, also Anerkennung, Lob, Anerkennung. Ja, ich bin dankbar, dass ich heute Morgen hier bin. Erstmal, dass ich mit meinem Suzuki, ich habe ja so einen kleinen Jimny und der ist sehr windempfindlich und dass mir das Ding nicht irgendwie umgekippt ist. Dörte sagte auch, fahr vorsichtig durch den Wald. Ich sage, Mädel, ich habe zwei Motorsägen dabei. Kann beidhändig sägen. Ja, ich freue mich einfach mal wieder hier zu sein. Und Stefan hat den Predigttext vorgelesen und das hat eine Geschichte. Ich kann ja immer nicht predigen über irgendwas, was nichts mit mir oder überhaupt damit nichts zu tun hat. Und zwar, dass ich hier wirklich stehe und immer noch zwei Motorsägen im Auto habe und das Auto bewegen kann, ist ein Geschenk. Ich weiß von Stefan, in jungen Jahren ist er mal vom Dach gefallen und ich weiß, dass Gott... Er hätte auch sagen können, Stefan, es ist genug, du hast, ja, und ich nehme dich einfach zu mir, weil ich Sehnsucht nach dir habe. Aber Stefan, ich habe noch eine Aufgabe mit dir vor, bleib mal da. Ist auch toll, ist ja auch, wir sind ja auch sehr, sehr doll befreundet, wir beide, dass wir uns gegenseitig noch haben. So ist das ja in unserem Leben. Jeder hat ja schon eine Situation, wo er sagen kann, ich bin gerettet, gesegnet worden. So. Ich bin ja jetzt schon im fortgeschrittenen Alter. Gott könnte sagen, Alter, du hast schon so viel CO2 und Stickstoff ausgestoßen und CO2 und ausgeatmet. Und außerdem habe ich auch Sehnsucht nach dir, weil ich brauche für, weiß ich nicht, für irgendwas brauche ich dich. Ich sage das so nicht lächerlich, aber so könnte das sein. Ich hatte am letzten Donnerstag... vorletzten Donnerstag, da hatte ich eine Woche, so eine habe ich eigentlich noch nie gehabt. Es war einfach so, ich hatte am Montag den Verdacht, dass ich Corona habe, bin aber getestet worden, also mir ging es irgendwie nicht so gut. Die ganze Woche über war irgendwie so, für meinen Beruf muss man körperlich auch einigermaßen fit sein und das war irgendwie so, ich hatte nachts blöd geschlafen und habe zu den Kollegen gesagt, irgendwie ist das heute nicht so, das war Montag. Dienstag war auch nicht so. Also die ganze Woche zog sich so durch und immer sind mir irgendwelche Dinge passiert, wo ich dachte, pff, du bist jetzt 40 Jahre im Wald, alter Lachs. Ne? So, und nun war ich am Donnerstag das erste Mal mit unseren Lehrlingen unterwegs, weil da nicht genug Leute waren. Und ja, dann habe ich dicke Kiefern gefällt. Die Lehrlinge haben so ein bisschen abseits gearbeitet, aber eben, dass wir mit Funkhelm und so alle verbunden waren. Und das waren so Heidekiefern, die eben richtig dick Stammdurchmesser hatten, die nicht so lang waren, aber eben so 120, 130 Jahre alt. Und die Kronen sind ja manchmal so groß wie diese oder so breit wie diese Decke hier. Und man sieht einfach nicht, ob da irgendwo schon mal Äste abgebrochen sind. Und wir haben gelernt als Forstwirte, dass wir den Baum abschneiden und dann uns ein Stück rückwärts bewegen, um nicht erschlagen zu werden. So, das habe ich auch alles so ungefähr hingekriegt. Macht das, wie gesagt, schon 40 Jahre. Und woher dieser Ast kam, der hatte einen Durchmesser so, also wie so ein kleiner Stamm schon, und war so breit wie, naja. Und der schlug mir auf den Rücken und auf meinen Helm. Und das war eigentlich mein Todesurteil. Ich hätte das nicht überleben dürfen. So einfach ist das. Es kann jeden Tag bei der Arbeit passieren. Man ist einfach, man muss sich immer wieder bewusst machen, dass man auch eine gefährliche Arbeit hat mit Dingen, die man nicht einschätzen kann. Und warum auch immer, ich hatte noch nicht mal eine Gehirnerschütterung. Ich hatte noch nicht mal Kopfschmerzen. Mir tat zwar so ein paar Tage, so war ich so ein bisschen verspannt, bin aber gleich zur Physiotherapeutin bei uns im Ort gegangen und habe gesagt, taste mal ab, ist da irgendwas? Bisschen geschwollen, an den Rippen so, aber nichts Weltbewegendes. Also wie gesagt, ich hatte die ganze Woche irgendwie so komische Sachen. Und das war so der Höhepunkt. Und dann habe ich auch so gedacht, Herr, ja, dann willst du mich wohl doch noch länger hier auf deinem Erdboden wandeln lassen. So, und das ist das Interessante. Jetzt kommen wir auf unseren Predigtext. Ich wusste genau, es war noch nicht mal eine Woche später, wusste ich genau, warum Gott mich hat leben lassen, weil er mich brauchte. Und zwar war das so, dass ich morgens, das war dann schon die andere Woche, da ging es mir auch wieder gut, also mir ging das auch die andere Woche gut, aber war immer irgendwas so, wo es nicht so passte. Und ich wollte gerade aus der Haustür gehen morgens, 6:50 zur Arbeit, da klingelt das Telefon. Und ein befreundetes Ehepaar rief an, ob ich vorbeikommen könnte, weil einer der Ehepartner ganz großen Bockmist gemacht hat. Ich hatte morgens, das ist ja so alles, wenn man sich in Gottes oder mit Gott liebt, dann sieht man oftmals ganz viel später oder gleich, warum manche Dinge so sind, wie sie sind. Ich hatte morgens auch schon mal also ich bin nicht einer, der sich, wer weiß, wie lange auf Predigten vorbereitet. Ich arbeite das alles in meinem Hirn immer ab und ich brauche irgendwie so einen Aufhänger. Und das ist, ich habe schon lange nicht mehr gepredigt, war das letzte Mal auch bei euch und danach nicht wieder. Und ich hatte so gedacht, was machst du, ne? Was machst du? So, den las ich irgendwann. Früher gab es ja, oder als wir noch etwas jünger waren, oder da gab es ja dieses Armband. Was würde Jesus tun? Auf Englisch. Das hatte ich nur gelesen. Also hatte ich so überflogen. Da habe ich gedacht, guck, du, das ist auch schon wieder so viele Jahre her. Was würde Jesus tun? So, nun wurde ich gerufen. Und dann fährst du dahin, ne? Zu einem Ehepaar. Also morgens, ich habe bei meinem Kollegen angerufen, ich sage, ich kann nicht kommen. Ich komme vielleicht zum Frühstück, vielleicht auch später. Aber das muss erstmal aus der Welt da oder jedenfalls gesprochen werden. Und dann fahre ich dahin und wusste wirklich nicht, was passiert. Und dann erzählten die mir, was gewesen ist, das ist ja auch völlig egal, aber das war eigentlich ein No-Go, was nicht geht. Das hat aber jetzt nichts mit Ehebruch zu tun, das war was anderes. Und da, ich hatte gelesen, was würde Jesus tun? Und in meinem kleinen Hirn arbeitete das, dass ich zu dem Menschen, der eigentlich die Hauptschuld an dieser Sache trägt, gesagt habe, weil er Angst hatte, was denkst du von mir? Sie sind, also das Ehepaar sind auch Christen. Was denkst du von mir? Und da fiel mir dieser Vers ein. Haben dich die anderen verurteilt? Dann verurteile ich dich auch nicht. Es bestand Reue bei diesen Menschen, wirkliche, echte Reue und Erschrockensein über die Art, was er getan hat. Dieser Vers, angefangen, was würde Jesus tun? Das sind ja nicht meine Worte. Haben dich die anderen verurteilt? Dann kann ich dich auch nicht verurteilen. Dann verurteile ich dich auch nicht. Und das ist die Grundlage meiner Predigt. Mir geht das immer wieder durchs Gehirn. Und ich denke immer wieder, wir singen auch Lieder oder ihr singt Lieder vor, wir singen Lieder mit. Da steht so viel drin. Gott, mein Herr, es ist mir ernst. Dieses Lied ist dir geweiht. Mein Leben ist dir geweiht. Und von wie vielen Christen höre ich, ja, aber. Ja, aber. Und wie oft ist es in meinem Leben, dass ich sage, ja, ich glaube an Gott. Und er soll mein Leben bestimmen, aber ich muss doch auch was tun. Oder wie du sagtest, heute Morgen vorgelesen hast, vorsorgen. Ja, aber. Gestern habe ich mit meinem Schwager gesprochen, und der ist nicht so glaubenstechnisch schon angehaucht von Kind auf, aber so, und er sagte auch späterhin, Gott sitzt doch nicht beim Arbeitsamt und holt sich Hartz IV ab. Also da ging das darum, wegen Vorsorgen, wegen, ich muss doch was tun, ich muss das tun. Ja, sag ich, du musst das tun, aber ich sage, du kannst auf Gott vertrauen. Und ich glaube, in unserem Leben passieren Dinge oder sind, dass wir mit dem Glauben nicht so viel weiterkommen oder dass wir nicht so viel erleben, weil wir uns einfach nicht auf den Grund verlassen, der uns angeboten hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Jeden Tag neu. Das Schlimme ist auch, das, was ich einfach auch immer mal so mitkriege, in wie viel Ehen, gerade christlichen Ehen, in wie viel Ehen von Hauptamtlichen, wo man mal so reinschnuppert oder mal was hört, ist Not, ist Elend, ist eigentlich die Hölle. Und dann wundere ich mich immer, dass diese Menschen sich hinstellen können und können irgendwas über Gottes Wort erzählen. Wie funktioniert das? Blenden die das aus? Ich habe neulich viele Dinge gehört, von wo es um Hauptamtliche ging, und habe mich erschrocken, wie inkonsequent diese Leute sind. Wenn ich mit meinem Leben nicht klarkommen würde, wäre ich so ehrlich und würde sagen, ich kann heute nicht kommen. Es geht nicht. Was soll ich euch denn vorheucheln? Wenn meine Kollegen merken würden, der Junge ist einfach, der erzählt dir nur noch fromme Scheiße, aber im Grunde ist sein Leben total verhunzt. Ich wäre ja gar nicht authentisch. Ich muss mich da jetzt nicht anstrengen. In meinem Leben kann alles passieren. Aber ich wundere mich, wie Leute das hinbekommen, Sonntag für Sonntag oder auch in anderen Tagen die Bibel auszulegen und im Leben eigentlich völlig daneben zu liegen. Nichts auf die Reihe zu bekommen, in ihrem kleinen Kreis der Familie das nicht hinkriegen. Bin ich erschrocken. Bin ich echt erschrocken. Und dann wundern wir uns, dass unsere Kirchen nicht mehr voll werden. Und dann wundern wir uns, dass wir einfach, dass wir keine Glaubenserfahrung mehr haben, dass vieles nicht ist. Und ich sage mir, diese Menschen, ich will sie nicht verurteilen, aber die verlassen sich letztendlich nicht auf das, was sie mal als Beruf gewählt haben, wo sie wahrscheinlich zu berufen wurden. Aber ich muss den frommen Schein wahren. Was sollte die Gemeinde denken? Ja, aber wenn ich so dann irgendwas hier vorne erzähle, dann bei mir würdet ihr sofort merken, das ist nur eine hohle Phrase, die er da labert. Den brauchen wir nie wieder einladen. Und das möchte ich. Ich möchte ehrlich sein. Wenn es mir nicht gut geht, möchte ich das der Gemeinde sagen. Wenn es mir gut geht, möchte ich das der Gemeinde sagen. Dafür sind wir zusammen. Nicht, um uns hier heilig und sowas zu treffen. Und wenn dieser Mensch, der das Wort auslegt, wenn es dem nicht gut geht, muss er sagen, okay, dann werde ich Tischler oder ich werde Gärtner. Aber ich kann Gottes Wort nicht mehr auslegen. Ich kann es nicht mehr, ich muss ehrlich sein. So viele Gedanken habe ich euch jetzt mit vollgepulvert. Mir geht es eigentlich im Grunde nur darum, was würde Jesus tun? Wie würde Jesus handeln? Und wenn wir haben sein Wort als Grundlage, wir haben die Geschichten der Bibel als Grundlage, und da können wir uns wirklich dran orientieren. Liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst. Segne die Kinder. Kari, du auch als Kinder, du bist auch Berufskinder, Kinder, genauso wie ich. Mach auch immer noch Pfadfinder mit den Stübis. Segnet die Kinder. Ruft sie zusammen. Legt ihnen die Hand auf und sagt, Gott hat euch so lieb. Wie viele Kinder, und das wissen wir auch jetzt, na, wir haben nicht so viele junge Eltern hier, aber wie viele Kinder haben das nötig? Dass sie wissen, da passt einer für sie auf, weil sie in einer Zeit geboren oder jetzt aufwachsen, wo alles steril ist. Wo jeder auch nur noch an sich selber denkt, wo die Politik, wo unser ganzes Land und die ganze Welt eigentlich im Aufruhr ist, weil ein so ein Virus da irgendwie alles durcheinander bringt. Segnet die Kinder. Habt sie lieb, habt den Nächsten lieb, wie euch selbst. Und dann lesen wir die Geschichte, die Stefan eben vorgelesen hat, oder wir hören diese Geschichte. Und das ist ja so, das sind auch so Dinge. Da steht, sie haben eine Ehebrecherin, holten sie in die Mitte. Und jetzt stelle ich mir diese Lackaffen vor, da, weißt du? Den Macker, den Mann, mit der sie, den haben sie nicht mitgenommen. Es war natürlich eine andere Zeit, kann man sagen, ja, früher die Frauen, die Männer, aber da war ja auch einer bei, da war ja ein Mann bei, den haben die aber zu Hause gelassen. Und diese, ich sag mal, in Anführungszeichen, ihr müsst meine Sprache einfach entschuldigen, aber diese geilen Hurenböcke, die waren sauer, wahrscheinlich, weil die Frau sich den Mann ausgesucht hat und sie gar nicht ran durften. Das muss man auch so sehen. Aus welchem Grund zehren sie sie nach vorne? Aus welchem Grund wollen sie sie steinigen? Ist da vielleicht Neid bei, dass ich nicht durfte? Sieht ja auch geil aus, die Frau. Kann alles sein. Hauptsache, wir haben einen gefunden, den wir anklagen können. Und dann wollen wir mal sehen, wie Jesus reagiert. Ja. Könnt ihr euch das vorstellen, was da los war? Jesus lehrt das Volk eigentlich. Das steht da auch, glaube ich, noch im Vers vorher. Setzt sich hin und lehrt das Volk. Und dann dieser Aufruhr. Das ist endlich Action. Power. Diese Frau weiß gar nicht. Ja, die weiß, sie hat mit ihrem Leben abgeschlossen. Ist vorbei. Schluss. Aus. Und die Männer denn alle, yeah. Die haben schon alle Felsbrocken in der Hand. Da ist jemand, den können wir verurteilen. Sauber. Und dann fragen sie ihn, was ist hier? Frisch beim Ehebruch ertippt, Mose hat gesagt und. Und Jesus kniet sich hin und malt im Sand. Steht nicht, was er gemalt hat. HSV hat er nicht gemalt, Jens. Wäre aber gar nicht so schlecht gewesen. Jesus malt im Sand, als wenn er da gar nichts, als wenn ihn das gar nicht interessiert. Die Leute reden ja weiter, die machen ja mehr Action noch. Und sie wollen diese Frau umbringen. Und Jesus tut so. Also das alleine hat sie schon mal schockiert, dass er kniet sich hin und malt. Jesus hat ja, oder Gott hat durch Mose gesagt, du sollst nicht Ehe brechen. Was machen wir Menschen daraus? Wenn Gott sagt, du sollst nicht, dann bedeutet, das ist Schutz für dich und für mich. Nicht, weil er hat uns ja Augen geschenkt. Ich sehe ja auch, wenn da, das ist ja auch dieser Trieb, der menschliche Trieb, das ist ja nicht, ich sehe ja auch, dass es außer meiner Frau noch viele andere tolle Frauen gibt. Das hat Gott mir ja geschenkt. Das ist ja nicht, dass ich sagen muss, da bin ich aber alleine so. Oder Frauen sagen, Dörte sagt, ach, das gibt echt tolle Männer. Die haben so ein, ja, und ein tolles Gesicht. Natürlich, das ist doch normal. Jesus freut sich auch über jeden tollen Menschen, den er geschaffen hat. Und so ist das. Aber er hat eben dieses als Paar, du bist ein Paar. Und um dieses Paar nicht zu kaputt zu machen, deshalb hat er gesagt, du sollst nicht die Ehe brechen. Denn da wird immer Elend draus entstehen. Und da fängt das schon an. Also ich habe heute Morgen viel vor mit euch. Aber das ist mir so wichtig auch. Wir könnten leicht verurteilen für Leute, die sich scheiden lassen. Aber da kommen auch Menschen, Paare zusammen, die einfach nie und nimmer hätten zusammenkommen dürfen. Ich kann doch nicht verurteilen, dass jetzt meinetwegen ein Paar auseinanderläuft. Ich kenne ihre Geschichte vielleicht nicht. Ich weiß nicht, aber da ist keine Harmonie in der Ehe. Das ist von Anfang an nur vielleicht der geile Sex gewesen, danach war aber Totentanz. Das passt nicht zusammen. Aber wenn's passt, was Gott zusammengefügt hat, was, wo sein Segen auch drauf liegt, du sollst die Ehe nicht brechen. Leute, das ist ein Schutz für uns, für unsere Beziehung, für unsere Kinder, für die Familie. So. Das war das. Und jetzt ist es so, er hat das so gesagt, weil er die Menschen lieb hat. Und dieser Mensch, der das gesagt hat, oder dieser Gott, der das gesagt hat, der malt im Sand rum. Als wenn ihr das gar nicht interessiert. Ihm tut das leid, dass die Frau wahrscheinlich auch in der Ehe, dass es doof war. Und sie deswegen vielleicht die Ehe gebrochen. Man weiß es ja nicht, steht ja nicht drin. Aber es können so viele Faktoren sein. Wir können nicht verurteilen und können sagen, oh, so. Und Jesus malt. Und die sind alle schockiert und denken, und auch die Frau, was macht er da? Und dann erhebt sich Jesus. Und dann bringt er diesen Satz und sagt, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Der einzige Satz, den er sagte. Was macht Jesus dann? Kniet er sich wieder hin und malt. Schreibt im Sand. Ein Satz, als wenn er damit nichts zu tun hat. So bemerkenswert. Die Ruhe, die Jesus ausstrahlt, der ist nie hektisch geworden. Der hat immer für andere Menschen gelebt und er war ja ganz Mensch. Ganz Mensch. Was würde Jesus tun? In wie vielen Situationen kommen wir, wo wir vielleicht, weil wir nicht dieses Armband haben, hier hängt auch meistens immer eine Uhr, damit ich nach Sonnenuhr kann mir im Moment nicht verlassen, wie spät das ist. Und mein Handy habe ich nicht ständig am Mann. Im Busch, der geht nachher kaputt. Also müsste ich es hier rumbinden. Was würde Jesus tun? Was tut Jesus? Wer unter euch ist ohne Sünde, der werfe den ersten Stein und mal wieder und bleibt ruhig. Keine Hektik, nichts. Die Menschen, die um ihn drum stehen, denen wird bewusst, ja. Und dann fragen wir uns selber, oder ich frage mich, in wie vielen Bereichen des Lebens habe ich schon andere Menschen verurteilt? Habe ich Menschen wehgetan? Ob es in Gedanken waren, vielleicht auch mit Worten, auch bei uns in der, ich war lange Jahre Vorsitzender oder zweiter Vorsitzender bei uns in der Gemeinschaft. Und ich bin, manchmal ist meine Zunge schneller wie mein Gehirn. Und ich habe Menschen auch verletzt dadurch. Weil ich ein Typ bin, der nach vorne geht. Ich kann nicht eine Gemeinde verwalten. Wenn ich irgendwas mache, dann muss das nach vorne gehen. So, das hat Gott bei mir so angelegt. Ich weiß nicht warum. Ich kann nicht irgendwas verwalten. Ich fange was Neues an, dann muss da, so. Und da könnten viele nicht mitgehen. Viele können das nicht. Die sagen, es ist gut, so wie es ist. Aber wenn du denn so einen Verrückten da vorne stehen hast, der einfach sagt, Menschen, wir müssen weiter. Da muss mehr kommen. Die Welt ist voller Menschen, die Jesu Liebe brauchen. Da muss was passieren. Und wir müssen dies und vielleicht auch das und verändern. Und Veränderung ist schon in so einer Gemeinde schon immer schlecht. Oftmals in Gemeinden immer schlecht, weil das Angst erzeugt. Aber ich sage ja, wenn die Gemeinde so einen Verrückten gewählt hat, muss sie damit auch aushalten. Ja, das ist so. Aber Jesus strahlt diese Ruhe aus. Und das ist das Schöne. Und diese Menschen merken, ich kann gar keinen Stein schmeißen. Das ist ja toll, dass nicht irgendwo einer irgendwie so einen kleinen Findling geworfen hat. Dass Obelix nicht dabei war, hier Asterix und Obelix, der mal so einen Hinkelstein hingedonnert hat. Nein, sie haben alle gemerkt, kann ich gar nicht. Und lasst uns das auch bewusst werden, bevor wir irgendwas sagen und andere Menschen verurteilen. Fragt nach, warum vieles so ist. Sucht das persönliche Gespräch, bevor wir andere Menschen verurteilen. Das ist ganz, ganz wichtig. Denn das würde Jesus niemals tun. Niemals. Die verschwinden alle. Karl-Heinz geht wieder zu seinen Schafen. Peter muss wieder aufs Dach. Die hohen Priester müssen denn doch noch mal in ihren komischen Unterlagen lesen, was denn nun da Trumpf ist. Irgendeiner muss kochen wieder. Alle verschwinden. Sang und klanglos. Keiner mehr da. Und dann unser Jesus wieder. Unser Jesus wieder. Guckt zu der Frau hoch und tut so völlig: Frau, wo sind die Leute, die dich verurteilt haben? Diese Frage alleine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Man muss sich das bildlich vorstellen. Und das können oftmals Kinder gut. Da sind wir Erwachsenen, sind so abgebrüht, so, wir haben so viel erlebt. So. Nee, man muss sich das mal wieder vorstellen. Jesus, der nur im Sand malt und einen Satz gesagt hat. Der guckt die Frau an und sagt, wo sind die denn alle, die dich verurteilt haben? Wo sind sie? Und dann sagt sie, Herr, keiner mehr da. Sie ist von eben völlig verurteilt. Tod. Steht sie ganz alleine da. Sie hätte auch weglaufen können. Sie hätte wirklich weglaufen können. Oh, hier ist keiner mehr, jetzt aber Hackengas und weg. Nein, sie ist so verdutzt und sagt, da ist keiner mehr da. Und dann sagt Jesus, wenn die dich nicht verurteilt haben, verurteile ich dich auch nicht. Nächstenliebe, Menschen achten, die auch vielleicht in unseren Augen ganz was Verkehrtes machen, fragt nach, warum sie das tun. Warum sie so sind. Hört denen zu, wenn sie Hilferufe senden. Und die Menschen senden Hilferufe, auch die größten Cracks. Auch der Mann von Davidoff, der aus dem Meer steigt und jeden Mann und jede Frau dahin schmelzen lässt, weil er so wie Adonis aussieht. Auch der hat Schwierigkeiten. Der sendet irgendwann Signale. Hört zu, hört den Menschen zu. Dazu hat Gott uns erwählt. Und urteilt. Ich bin immer der Erste, den ich meine, wenn ich auch ihr sagt, dann meine ich mich aber als wirklich als Allerersten. Lasst uns die Menschen nicht verurteilen, sondern fragt nach. Und denkt drüber nach, was würde Jesus in diesem Moment tun? Das ist das, was ich euch mitgeben wollte. Und ich bin meinem Gott dankbar, dass ich euch das wirklich nur sagen durfte, dass ich immer noch hier rumklappel, ne? Und immer noch lebe. Und mir geht's gut. Das ist das Schöne. Das ist das, wie gesagt, was ich euch sagen wollte. Und ich wünsche euch einen gesegneten weiteren Sonntag. Jetzt haben wir Gebetsgemeinschaft, weil Stefan hat mir das alles, weil Stefan weiß, dass ich nicht mehr lesen kann ohne Lesebrille. Hat er mir das jetzt rot und blau, warst du das, ne? Ja. Sauer. Das Blaue bin ich. Und ich bin hinten am Schluss. Das hat er gut gemacht, ja? Alte Ruderkameraden hier, wir beide. Ja, dann möchte ich, dass wir zusammen beten und ich mache dann den Schluss.